Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Simone. Simone ist 32. Hallo Simone. Hallo. Simone, was geht's? Ich bin seit 10 Jahren verheiratet und musste meinem Mann vor 4 Wochen gestehen, dass ich halt mehrmals fremdgegangen bin. Vor 4 Wochen? Ja. Du musstest es ihm vor 4 Wochen gestehen? Ja, das Problem war, ich hatte einen Streit mit meiner besten Freundin, die ich schon seit fast 30 Jahren kenne, weil sie eifersüchtig auf meine neue Arbeitskollegin ist, weil ich halt mit der jetzt viel unternehme und so. Und naja, und sie ließ dann halt den Spruch vor meinem Mann, also wenn ich so weitermachen würde, würde sie mal auspacken. Vor deinem Mann? Vor meinem Mann, das ist ja eine tolle beste Freundin. Ja, ganz toll. Das heißt, die war eingeweiht in alles? Ja, sie war ja damals dabei, wo das Fremdgehen halt passiert ist. Also sie hat es miterlebt. Wir waren zusammen in der Diskothek und ja. Dann ist es halt dann öfter mal passiert. Genau, wie oft ist es passiert? In den 10 Jahren, also mindestens mehr als 10 Mal. Immer mit demselben? Nee. Nein. Nee. Nein. Also es war keine Affäre dabei, nicht. Das waren, wie gesagt, immer nur One-Night-Stands. Fing das gleich am Anfang der Ehe an? Relativ, also so nach einem Jahr. Wie kam's? Weil wir haben sehr früh geheiratet, also wir haben uns im April kennengelernt, im Dezember dann schon geheiratet. Mhm. Und ja, dann habe ich das erste Kind bekommen und naja, und nach der Ehe fühlte er sich halt für meine Verhältnisse zu sicher. Also er hatte mich geheiratet und wusste, jetzt braucht er sich nicht mehr anstrengen, so ungefähr. Ach so. Und das hat er mich halt auch spüren lassen. Nach dem Motto, die Kleine haben wir im Sack, ja, und genau. Man braucht sich nicht mehr bemühen. Genau, später wurde dann noch ein Haus gebaut, damit man dann auch so den goldenen Käfig dann hat. Der Klassiker, und man ist gut abgelenkt. Genau. Auch noch. Genau. Das heißt, was bedeutet das? Er hat sich nicht mehr um dich bemüht. Also er hat alles für selbstverständlich genommen. Also ich fühlte mich nicht mehr wahrgenommen, sondern so als Gegenstand des Hauses. Mhm. Also ich gehörte zum Inventar dazu. Mhm. Damit er behaupten konnte, ich bin halt verheiratet, ich habe 3 Kinder und ist alles super. Und habt ihr denn noch miteinander geschlafen? Ja, das schon. Aber es kam so unehrlich rüber, sondern so eher so, das ist jetzt Pflicht. Mhm. Das gehört zu den Ehepflichten dazu. Das war kein großer Spaß, das war so das... So ja, die Leidenschaft fehlte einfach, das Spontane, die Leidenschaft und so. Warum habt ihr damals eigentlich so schnell geheiratet? Wie gesagt, wir haben uns im April kennengelernt und ich bin dann leider ziemlich schnell schwanger geworden, habe das Kind aber im 4. Monat verloren. Mhm. Und ja, irgendwie in der Trauerphase Ach so. Waren wir dann halt... Das hat euch zueinander gebracht und dann kam die Heirat. So, jetzt hast du für 4 Wochen, hast du ihm das gestanden? Hast du ihm die ganze Wahrheit gestanden? Was passiert ist in den 10 Jahren? Also nicht von allem. Nicht von allem, aber das Grobe schon. Wie hat er reagiert? Ja, er war natürlich geschockt. Er hatte damit überhaupt nicht gerechnet? Im Hintergedanken hat er es vielleicht schon gehabt, aber so wirklich mit gerechnet hat er nicht. Das waren immer so One-Night-Stand-Geschichten? Ja. Ja. Genau. Ja, wie war jetzt seine weitere Reaktion? Wir haben natürlich viele Gespräche geführt und ich habe mich auch versucht zu erklären, wieso, weshalb, warum es passiert ist. Mhm. Und angeblich hat er es verstanden. Nur jetzt ist er natürlich verständlicherweise in der Phase, mich ständig zu kontrollieren, egal was ich mache. Ja. Ich brauche manchmal nur ein bisschen in mich gekehrt sein und schon hat er irgendwelche Vermutungen, ich würde an irgendwen denken oder er kontrolliert mein Handy, ja. Das Internet durchforstet er, um irgendwas zu finden. Mhm. Also es ist nicht der Effekt, dass er sich jetzt besonders um dich bemüht? Das auch, ja. Aber für mich kommt es irgendwie, weil es in diesen 10 Jahren nicht vorkam, ist das für mich erstmal gewöhnungsbedürftig. Mhm. Ich habe mich daran gewöhnt, von ihm vernachlässigt zu werden. Und es kommt für mich nicht ehrlich rüber, sondern immer noch so das Gefühl, so er will diesen Standard nicht verlieren, Was er sich aufgebaut hat. Jetzt erzählst du mir das so, wie jemand, der in einer Opferrolle spricht. Sage ich jetzt erstmal so. Und frage dich, wenn du dich ja so unwohl gefühlt hast und so seltsam behandelt, wieso bist du bei diesem Mann geblieben? Wahrscheinlich wegen den Kindern und weil, ich weiß nicht, die Angst vor dem Alleinsein, plötzlich allein dastehen. Wenn schon nicht getrennt, wieso hast du nicht irgendwann mal zwischendurch deinen Mund aufgemacht? Und hast dein Unbehagen geäußert? Das habe ich schon öfters geäußert, aber dann war es halt so, dann hat er sich 14 Tage zusammengerissen sozusagen. Ach so. Und dann ist es wieder abgeflacht und das war halt so, ja, dann strenge ich mich 14 Tage an, dann ist sie wieder beruhigt. Ja. Und es kam natürlich öfter zum großen Streit hier, das ist ganz klar, weil irgendwann bricht es ja doch aus einem raus. Was empfindest du denn für deinen Mann? Klar, ich liebe ihn. Das ist ganz klar, aber... Was immer wir auch darunter verstehen wollen. Ja, genau, das ist ja das... So wie du bisher über ihn gesprochen hast, klingt das nicht so, wie man über einen Menschen spricht, den man liebt. Sondern du hast sehr kritisch gerade über den gesprochen die ganze Zeit. Auch nicht liebevoll. Ja. Weil er zu dir auch nicht liebevoll ist. Ja, wahrscheinlich. Was sagt er denn, was er für dich empfindet? Er sagt, dass er mich liebt und dass er mich nicht verlieren will und dass er weiß, dass er Fehler gemacht hat und dass er sich ändern will. Bloß ich weiß nicht, ob das wieder ist. Ja, es ist immer die Frage, man will jemanden nicht verlieren. Warum will man jemanden nicht verlieren? Weil man so dieses ganze Modell aufrechterhalten will, Familie, Ehe, die Gemeinsamkeiten, die man sich vielleicht aufgebaut hat und die man so lebt. Oder will man jemanden nicht verlieren, weil man wirklich diese Person tief liebt? Das ist ja immer die große Frage. Das sagt er zu mir, aber dass er mich tief liebt, aber du merkst davon ja nichts. Du merkst seit Jahren nichts davon. Ja. Ist das richtig so? Ja. Und jetzt, nachdem da alles ausgepackt wurde, merkst du es auch nicht. Ich meine, er hat natürlich auch alles Recht, der Welt sauer zu sein, wenn du da 10-mal in 10 Jahren fremdgegangen bist. Das zeigt ja, dass alles in der Schieflage hängt. Ja. Die Frage ist, kann man diese Beziehung noch retten? Das ist für mich jetzt eine Frage als Außenstehender. Ja, das ist ja das, was mir so durch den Kopf geht. Also ich habe ihm auch gesagt, dass es dann wohl besser wäre, wenn wir uns trennen und das will er aber nicht und er will sich anstrengen und er will wieder alles besser machen und... Aber im Moment macht er es ja schlimmer, ja. Wie du es gerade geschildert hast. Ja. Ich wundere mich, dass er nicht richtig ausgerastet ist, nachdem du das gesagt hast. Nee, ist er nicht. Ist vielleicht auch so ein bisschen schlechtes Gewissen bei ihm, dass er denkt, naja, ich habe es vielleicht auch ein bisschen mit verursacht? Ja, das hat er mir ja gesagt. Genau. Dass er jetzt genau, erst gemerkt hat, dass er wohl einiges falsch gemacht hat in den letzten Jahren. Und, tja. Wie soll es weitergehen? Ja, das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Weil das Problem ist, durch seine ewigen Kontrollen, die klar verständlich sind, geht mir immer schlechter. Natürlich. Ich kann mich nicht mehr frei bewegen. Ich brauche nur, selbst wenn ich nur in die Stadt fahre, mal einen Kaffee trinken gehe irgendwo, bin ich total unruhig, weil ich weiß, er kontrolliert jetzt wieder alles. Und ich fühle mich in meiner Privatsphäre gestört. Und natürlich. Er ist der Meinung, in der Ehe hat man keine Privatsphäre. Was natürlich also völliger Quatsch ist. Privatsphäre gibt es in der Ehe nicht. Und das ist so oft so ein Streitthema dann gewesen. Aber du siehst, wie verfahren das ist. Natürlich hat man einerseits Verständnis dafür, dass er jetzt misstrauisch geworden ist. Ja. Aber ich habe auch Verständnis für dich, dass du dich da völlig eingeengt fühlst. Und wenn man dann so einen Satz noch hört, in der Ehe hat man keine Privatsphäre, was natürlich völliger Unsinn ist, so etwas zu sagen. Es reicht ja schon, wenn ich mit jemandem telefoniere, dann fragt er gleich, wer das war. Gut, das sage ich ihm ja, was wollte sie denn und wie geht's ihr denn und was sagt sie denn so? Und das ist einfach zu viel. Und ich habe ihm auch gesagt, ich sage, das, was ich dir erzählen möchte, erzähle ich dir doch auch. Aber es gibt halt auch Sachen, die ich dir nicht erzählen kann, was privat ist unter einer Freundin. Diese Fremdgeherei, warum hast du das gemacht? auch aus, also du hast gerade schon eine Begründung gebracht, aber lag dahinter auch noch oder steckt dahinter auch einfach mal die Lust, wieder mal guten Sex zu haben? Ja, ganz genau. Ja. Einfach diese Leidenschaft. Mhm. Einfach, weil es war ja so, man ist weggegangen und da waren halt Männer, die einen nicht kannten. Die dich begehrten, die sich um dich bemüht haben. Genau, genau das alles, was du zu Hause genau. nicht empfindest. Obwohl ich von vornherein immer gesagt habe, dass ich verheiratet bin, Kinder habe und eigentlich, das ist ein Klassiker für eine Eheberatung, eure Situation, Simone. Mhm. Ein Klassiker, wirklich. Ja, würde er aber nicht machen. Ach, also wenn ich das mal höre, dass eine Person das nicht will, ja. Warum nicht? Also ich bin ja auch in psychiatrischer Behandlung wegen Depressionen und selbst mein Psychiater wollte schon ein Gespräch mit ihm führen, damit er überhaupt versteht, wie es mir geht. Mhm. Und selbst das will er nicht. Er sieht das auch nicht ein. Dass ja, da musst du Entscheidungen fällen. Wenn er sich so blockiert und sich nicht mit einbeziehen lässt in die ganze Geschichte, die nun mal euer beides ist, dann musst du für dich allein einen Weg suchen. Ja. Dann ist die Frage, wie lange willst du das noch mitmachen? Und du musst wirklich ganz streng in dich hineingucken, was will ich noch von diesem Mann? Was ist da wirklich an innigem Empfinden, nicht nur Gewohnheit und die Verbindung, ja, die man... Gewohnheit geworden, ja. Genau, genau. Oder natürlich, wenn man Kinder hat, das verbindet einen auch miteinander. Tu das mal alles zur Seite. Was ist dann noch ein inniger, aufrichtiger, herzlicher Liebe? Und daran musst du es entscheiden und dann musst du gehen. Wenn du warst 10 Jahre letztendlich fast unglücklich, so habe ich es gerade verstanden. Ja. So, dann würde ich mir das jetzt noch eine Weile angucken und wenn sich da nichts ändert und wenn er überhaupt nicht ein bisschen auch was in die Waagschale werfen will mit einer Beratung oder dass er mal mit zu deinem Psychiater geht, ja gut, dann hat das auch nicht anders verdient, dass du irgendwann sagst, das war's dann auch, tschüss. Ja. Möchtest du noch eine Einschätzung von meiner Psychologin haben? Ja, ist in Ordnung, ja. Wäre sicher interessant, ne? Ja. Die hat unser Gespräch mitgehört. Dann wirst du von Heide zurückgerufen, Simone. Von meiner Seite aus würde ich ja sagen, guck dir das nicht mehr so zu lange an. Du bist erst 32 Jahre alt, dann starte nochmal ein neues Leben. Das ist kompliziert, ich weiß, mit Kindern ja, und allem. Ja, das ist es ja gerade. Aber das darf kein Grund sein. Das darf kein Grund sein, zu versauern in einer Ehe. Weißt du? Ja. Auch für die Kinder ist das kein schöner Zustand, wenn die Mutter immer unglücklich ist oder die Eltern immer unglücklich sind. Ja gut, das ist richtig, ja. Ja. Liebe Simone, du legst bitte auf und wirst von Heide zurückgerufen. Alles klar, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Marie, die ist 21. Guten Morgen. Ja, hallo Domia. Hallo Marie, und was geht's bei dir? Ja, ich habe seit ungefähr einem Jahr die Diagnose MS. Ja. Und lebe jetzt damit. Wie war das vor einem Jahr, als du die Diagnose bekommen hast? Ja, ich hatte halt erste Anzeichen dafür. Kribbeln, Lähmungen, halt die ganzen neurologischen Ausfälle, bin ins Krankenhaus gekommen, dann haben die Ärzte an mir rumgedoktert, diverse Tests gemacht und haben halt zuerst einen Schlaganfall vermutet. Kleine Bitte, kannst du irgendwie was mit deinem Telefon machen? Das knackt und knackt und knackt. Ja, besser? Im Moment höre ich nichts. Wenn du redest, knackt das immer so. Moment, ich schau mal gerade am Kabel. Ja. Eigentlich tut's das immer. Besser? Im Moment ja. Okay. Ja. Ja, wie gesagt, es wurde an mir rumgedoktert. Nicht besser. Das ist immer, wenn du sprichst, ist es. Ja. Wir versuchen es mal ein bisschen. Meine Regie muss mir dann ein Zeichen geben, wenn es dann doch vielleicht nicht mehr geht. Ja, okay. Also, es wurde an dir rumgedoktert und du hattest die Symptome. Genau. Schon. Und dann kam irgendjemand dann auf die Diagnose. Ja, genau. Es hat 6 Wochen gedauert, die ich im Krankenhaus war. Mhm. Und ja, dann stand halt die Diagnose fest. Wie nimmt man so eine Diagnose auf, als 21-jährige junge Frau? Ich habe sie besser aufgenommen als meine Eltern. Das heißt? Ich war sehr gefasst. Weil du schon mit so etwas gerechnet hattest? Ja, ich arbeite selber mit Behinderten. Mhm. Genau. Und habe halt damit gerechnet. Hab selber im Internet rumgeguckt und Selbstdiagnosen gestellt. Also du hast damit gerechnet, weil du aufgrund deiner Symptome dich schon ein bisschen schlau gemacht hattest. Genau, richtig. Ah, ja. Und wie haben die Eltern reagiert? Ja, meine Eltern, die sind halt in ein tiefes Loch gefallen. Die waren verzweifelt, wütend, alles auf einmal. Nun ist ein Jahr vergangen. Wie geht es dir heute? Momentan geht es mir sehr gut. Ich habe einen sehr guten Arzt in der Hand, sowohl Hausarzt als auch Neurologen. Mhm. bin medikamentös total gut eingestellt. Mhm. Hatte jetzt auch in einem Jahr immer mal wieder kleinere Schübe, wo dann halt meine Hand gekribbelt hat über ein paar Wochen, aber es ist alles sehr gut bisher verlaufen. Mhm. Das heißt, die Krankheit ist so mehr oder weniger steht still, kann man das sagen? Ich merke nichts, aber meine MRT-Bilder sagen mir, dass sie nicht stillsteht. Mhm. Wie gehst du damit um? Du, wie gesagt, du bist erst 21 Jahre alt. Das ist ja nur eine heimtückische Erkrankung. Ja. Das kann gut gehen. Na gut, kann man es auch nicht nennen. Das kann einigermaßen passabel gehen, ja, die nächsten Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte. Ja. Es kann aber auch sehr dramatisch sich entwickeln. Ja. Wie empfindest du das? Wie stehst du dazu? Natürlich habe ich Angst. Wer was anderes behauptet, der lügt. Mhm. Aber ich mache halt das Beste draus. Das heißt, wie kann man das Beste draus machen? Ja, ich habe einen sehr guten Freundeskreis, habe einen sehr lieben Freund an der Hand, mhm, und genieße halt einfach mein Leben. Ich gehe viel weg, ich bin, mhm, viel mit Freunden zusammen. Mhm. Man, ja, sagt ja bei dieser Erkrankung, dass auch die Seele eine große Rolle spielt. Ja. Insofern ist das natürlich toll, wenn man dann gut verankert ist und, ja, es einem auch ganz gut geht. Hast du denn deine Eltern inzwischen wieder beruhigen können? Mittlerweile schon. Also es ist immer so, es kommt halt schon mal vor, wenn ich mich zu sehr übernehme, dass meine Beine anfangen zu zittern, mhm, wenn ich irgendwie zu lange tanzen war oder so. Und dann halte ich mittlerweile auch schon den Mund und setze mich lieber hin, bevor ich zu irgendjemandem sage, meine Beine zittern, weil mein Umfeld macht dann immer mehr Wirbel darum als ich selber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Arme, die Beine zittern, sowas, ne? Und ja, genau. Brauchst du irgendwas, um einen Arzt rufen und, aber ja. Aber immerhin, du kannst auch tanzen gehen, das ist ja schon ja, natürlich, eine Sache. Das ist eine tolle Sache. Ja. Wie ist das? Du bist so in dem Alter, wo man sich vielleicht auch darüber Gedanken macht, irgendwann mal Mutter zu werden. Ja. Wie ist das mit dieser Erkrankung? Es ist möglich, aber ich möchte keine Kinder. Du möchtest keine Kinder? Nee. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ist nicht so meins. Einfach. Das hat mit der Erkrankung aber nichts zu tun? Nee, überhaupt nicht. Ach so. Gut, dann ist das die Problematik oder die Fragestellung ja schon mal vom Tisch. Ja. Ja. Hast du Kontakt zu anderen MS-Erkrankten, Selbsthilfegruppen oder sowas? Selbsthilfegruppe bin ich nie beigetreten, aber über unseren Spritzenverband haben wir mal so einen netten Stammtisch alle 3 Monate und in der Reha habe ich halt auch einige Leute kennengelernt und... Was ist denn ein Spritzenverband? Ja, und zwar das Medikament, was ich spritze, das wird ja finanziert und diese Leute, die das halt mir bezahlen, die bringen halt alle Leute, die auch spritzen, zusammen und erstellen dann halt so einen Stammtisch und bezahlen uns dann ein Essen oder sowas. Wer bezahlt denn die Spritzen für dich? Die Krankenkasse. Ach so. Ja, du sagst, die Leute, die Spritzen bezahlen. Genau. Ach so, na okay. Also die Pharmaziekonzerne, die organisieren diese Treffen. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ja. Jetzt verstehe ich das, ja. Mensch Maria, dann wollen wir doch hoffen, dass das lange so doch so relativ stabil bleibt. Ja. Und dass du auch so letztendlich guter Dinge bleibst, so optimistisch zumindest. Ich versuche. Denn das ist, glaube ich, die halbe Miete, ne? Kann man vielleicht sogar so sagen. Ja. Ja. Toi, toi, toi, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Tschüss, Marie, ciao. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Anja und Anja ist 44. Guten Morgen, Anja. Hallo, Domian. Hallo, guten Anja. Morgen. Guten Morgen. Und was geht's denn bei dir? Ja, also ich habe ganz schwere Geschichte hinter mir, durch meinen Ex-Mann auch. Was ist denn passiert? Er war jahrelang drogenabhängig und alkoholabhängig und gewalttätig mir gegenüber. Und ich habe eine Bitte an dich. Ja. Schalte bitte den Ton von deinem Radio oder Fernseher ganz weg. Ja, ich mache den Ton ganz weg von meinem Fernseher. Mhm. Moment, Domian. Wir werden ja nicht müde, das zu erklären, aber ich glaube, das ja, erklären wir doch in 100 Jahren. So, also, so. Schlimme Sachen mit deinem Ehemann erlebt. Ja, mit meinem Ex-Ehemann. Wie lange, ja, wart ihr miteinander zusammen? Also, wir waren zusammen 23 Jahre und davon 11 Jahre verheiratet. 23 Jahre? Ja, 11 Jahre verheiratet. Und ich habe das erste halbe Jahr überhaupt nicht mitbekommen, dass er mit Drogen und mit Alkohol und Gewalt tätig wurde. Ich habe das erst nach unserer Hochzeit, wir haben 88 geheiratet, wo er in Untersuchungshaft saß. Dann wurde ich schwanger und danach ging das dann los. mit seiner Drogenabhängigkeit und alles. Der hat auch. Du hast nichts vorher gemerkt? Du hast nichts gemerkt von den Drogen vorher? Nein, überhaupt nicht. Und er war nicht gewalttätig dir gegenüber vor der Heirat? Nein, gar nicht. Und das änderte sich dann schlagartig durch die Heirat. Drogen, Alkohol, ja, durch die Heirat auch alles. Welche Drogen hat er genommen? Oh, Domian, der hat alles genommen. Koks, Heroin, alles. Und er saß oft im Gefängnis? Ja. Weswegen saß er im Gefängnis? Wegen Raub, Körperverletzung, versuchten Mord auch. Mhm. Ja. Und hat er dich auch körperlich angegriffen? Ja, hat er. Er hat mich viel geschlagen auch. Wie ich zwischen der Tür stand, hat er mir gegen den Kopf gehauen, da bin ich gegen den Türrahmen geknallt. Und mein großer Sohn, der war damals noch klein, der hat das von Anfang an alles mitbekommen. Mhm. Und wie mein großer Sohn dann 8 Jahre alt war, sollte er mit dem Ninja-Stern auf mich werfen. Das sollte und mit was? Mit dem Ninja-Stern. Mit dem Ninja-Stern? Ja, und hätte ich meinen Kopf nicht weggedreht, dann wäre ich jetzt nicht mehr am Leben. Wer sollte? Mein 8-jähriger Sohn damals. Und das hat er dann auch getan? Er hat es natürlich nicht getan, er war am Weinen. Nee, weil du gerade gesagt hast, ich habe den Kopf weggedreht, wenn ja, ich ihn nicht Ja, hätte ich den Kopf nicht weggedreht, dann wäre ich nicht mehr am Leben gewesen, weil Klaus hat den Stern nachher in der Hand genommen. Und der hat den geworfen? Ja. Mhm. Kevin wurde dadurch auch denn natürlich gewalttätig und alles, auch mir gegenüber. Ich habe ihn nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Spätestens wieder jetzt, an dieser Stelle, Anja, ja. 23 Jahre verheiratet, nur mit den Fakten, die du jetzt gerade genannt hast, ja. Dir ein Kleinkram wahrscheinlich sind von dem, was du alles erlebt hast. Mhm. Warum bleibst du bei so einem Mann? Ja, warum bin ich bei so einem Mann geblieben? Ich hatte Angst. Du hattest Angst? Ich hatte Angst, ja. Er hat gesagt, wenn ich mich von ihm trenne, er findet mich überall. Das war mein Problem damals. Wann hast du dich denn von ihm getrennt? Also wir haben 88 geheiratet, 1999 war unsere Scheidung und davor haben wir uns 4 Jahre vorher getrennt dann. Ja. Also, wann getrennt? Ab welchem Jahr seid ihr getrennt jetzt? 99 war unsere Scheidung. Wir haben uns so 94, 95, ja, haben wir uns getrennt und er lebt jetzt auch nicht mehr. Aber dann wart ihr... Dann wart ihr nicht 23 Jahre verheiratet? Ja, wir waren aber lange zusammen, fast 23 Jahre, 11 Jahre verheiratet. Ach so. Er lebt ja. Jetzt nicht mehr? Nein, er ist tot seit 8 Jahren. Woran ist er gestorben? Woran ist er gestorben? Ich habe erfahren, dass er AIDS hatte. Mhm. Ja, und er hatte auch nur noch einen Arm. Er ist wohl im Drogenrausch vor eine Straßenbahn gefahren. Da wurde ihm der Arm dann abgenommen im Krankenhaus. Das war aber zu der Zeit, als ihr schon keinen Kontakt mehr hattet. Ja, genau. Mhm. Wie wir schon getrennt gelebt haben, ja. Hatte der, war er HIV-positiv auch schon? Ja. Als, also nach unserer Trennung habe ich das erfahren. Ja, ich hab war er HIV-positiv schon, als ihr noch zusammen wart? Nein. Nein. Nein, ich habe mich auch gleich, nachdem ich das erfahren habe, habe ich mich auch gleich untersuchen lassen. Mhm. Ja. Und dann natürlich mein großer Sohn, der kam da gar nicht drüber weg, dass sein Papa nicht mehr lebte. Mhm. Er war natürlich mir gegenüber dann auch sehr gewalttätig. Er hat meine Wohnzimmertür eingeschlagen, das war eine Glastür. Mhm. Und mein kleiner Sohn hat das alles miterlebt. Dann habe ich meinen neuen Lebensgefährten kennengelernt. Und da war mein großer Sohn überhaupt nicht mit einverstanden, weil er war der Mann im Haus. Er hat praktisch die Rolle von meinem Ex-Mann übernommen. So, jetzt ist der Ex-Mann ja nun schon lange tot. Ja. Als der gestorben ist, was vor 8 Jahren ja schon. Ja, seine Betreuerin stand damals, also er hatte eine Betreuerin von einer Drogenberatungsstelle. Was hast du empfunden, als du das gehört hast? Ach, Domian, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Da ist was weggefallen, jetzt habe ich endlich Ruhe, jetzt kann ich leben. Wenn du damals Angst hattest, dich von dem zu trennen, irgendwann hast du dich ja getrennt, da hattest du keine Angst dann? Ich hatte auch Angst, doch, aber ich habe dann erfahren, dass er auch noch transsexuell war. Aber da hast du dich getrennt, nicht er? Ja. Ja. Und war das der Trennungsgrund, dass er transsexuell war? Ja. Das war unter anderem auch, wie ich das dann erfahren hatte, um mehrere Ecken rum, ne? Verstehe ich nicht. Kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Der schlägt dir den Kopf kaputt. Ja. Das ist kein Trennungsgrund. Und wenn er sagt, er ist transsexuell, das ist ein Trennungsgrund? Ja, wir haben uns da schon so auseinandergelebt. Er war ja nur auf Trebe. Er war ja immer unterwegs, kam schreiend dann nach Hause hin und hat mir die Bude auf den Kopf gestellt. Sachen kaputt gemacht. Als du dann gesagt hast, dass du dich trennen willst, ja. Hat er das denn dann hingenommen? Ja, das war komisch. Er wurde dann immer ruhiger. Ich habe das ja auch nicht gemerkt. Und er sagt, es ist wohl besser, wenn wir uns trennen. Mhm. Und dann gab es auch gar keinen Kontakt mehr zwischen euch beiden? Nein, überhaupt nicht. Bis ich dann bei meiner Freundin mal saß auf dem Kaffee und dann tauchte er da auf. Mhm. In Stöckelschuhen, geschminkt, lackierte Fingernägel. Und dann sagte er mir mal zu mir, was hältst du davon, wenn wir uns scheiden lassen? Ich dann gleich meinen Anwalt angerufen und habe gleich die Scheidung dann eingeleitet. Aber da hattet ihr ja schon länger keinen Kontakt gehabt. Genau. Und so. Dann ging das ja richtig los mit meinem großen Sohn. Jetzt rufst du mich heute an zu dem Thema des verstorbenen Mannes. Nun ist das sehr lange her. Warum rufst du mich dazu an? Ja, weil ich komme da immer noch nicht so richtig drüber weg, weißt du, Domian. Das hängt mir immer noch in den Knien, auch wenn ich meinen großen Sohn sehe. Und das kommt alles ab und zu noch hoch. Ich meine, mein jetziger Lebensgefährte, also der gibt mir so viel, der gibt mir Liebe, was ich nie bekommen habe. Und keine Schläge, gar nichts. Ich kannte das ja alles gar nicht. Ja, dein großer Sohn ist jetzt wie alt? Er ist jetzt 22. Und wie verhält er sich jetzt dir gegenüber? Also ich muss sagen, es ist am Anfang, wie ich meinen Lebensgefährten damals kennengelernt hatte, vor genau 3 Jahren, war es sehr schlimm. Mhm. Er hat ihn nicht akzeptiert, er hat mir die Hölle auf Erden gemacht. Ich bin nachher auch abgehauen mit meinem kleinen Sohn und bin zu meinem Lebensgefährten gezogen. Es wusste keiner davon. Hat dir denn dein großer Sohn, hat der dir auch Gewalt angetan? Ja, er hat mich auch geschlagen und mein Kleiner hat das alles mitbekommen. Auch meine Mutter hat das mitbekommen. Wo wohnt denn jetzt der große Sohn? Er wohnt in Bremen. Achso, er wohnt nicht mehr bei euch in der Wohnung? Nein. Und du, wie viele Kilometer wohnst du entfernt von Bremen? Oh, viel. Ich wohne in Dorsten. Achso, das ist ja eine ganze. Das heißt, du siehst ihn gar nicht mehr oft? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ab und zu telefonieren wir mal zusammen. Ja, also da ist, sagen wir so, das Problem nicht der im Moment nicht mehr der Sohn, sondern letztendlich die komplizierte Vergangenheit, die dir so zu schaffen macht. Ja, genau, das ist das. Warst du denn schon mal in einer psychologischen oder psychiatrischen Behandlung? Nein, überhaupt ja noch nicht. Nein. Ich rede oft mit meinem Lebensgefährten darüber auch. Mhm. Würdest du das denn machen, sowas? Ja, auf alle Fälle auch. Vor allen Dingen, mein Ex-Mann wollte mich ja damals auch auf den Strich schicken und ich habe gleich gesagt, nein, mache ich nicht und habe ich Schläge einkassiert, aber das war mir egal, das habe ich nie gemacht. Da hast du dich durchgesetzt. Ja, da habe ich mich das erste Mal durchgesetzt. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ich glaube aber wirklich, Anja, wenn du so erzählst, merkt man, wie nah dir die ganze Sache noch ist, obwohl das schon so lange weg, hinter dir liegt. Ist es auch, ja. Da wäre eine gute psychologische Behandlung in Form einer Therapie, glaube ich, genau das Richtige. Ja. Da würde ich dich gerne jetzt zu ermuntern, das anzugehen. Mhm. Damit du mal mit dieser Vergangenheit einigermaßen klarkommst und das vielleicht auch mal abschließen kannst. Denn so scheinst du es nicht abschließen zu können. Ja, das ist richtig, das stimmt. Ich meine, obwohl mein Lebensgefährte gibt mir auch sehr viel Halt. Das glaube ich, aber das ist ja vielleicht ein bisschen komplizierter, so diese ganzen Sachen aufzuarbeiten. Die kann man als Partner schafft man das gar nicht. Ja, da ist man auch viel zu viel befangen. Ja. Ich schlage vor, dass meine Psychologin, die Heidi, dir jetzt eine Beratung gibt, welche Art von Therapie in deinem Fall gut wäre. Ja. Und die kann dir auch sagen, wie man das einleitet, wie man das beantragt und so weiter. Ja, das wäre ganz lieb. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir dir so ein bisschen weiterhelfen können. Ja, Domian, das wäre ganz lieb. Liebe Anja, dann bitte ich dich aufzulegen und die Heidi ruft dich gleich an. Ja, danke schön, Domian. Alles Gute, sehr gerne. Jo, tschüss. Danke, tschüss. 1.29 Uhr haben wir. Und hier ist Sarah. Sarah ist 24. Guten Morgen, Sarah. Ja, guten Morgen. Sarah. Wir beide haben am Freitag miteinander gesprochen. Es ging um mein Kind, was ich erwarte, mit der Trisomie 21. Ah, natürlich. Ja. Ja. Ja, da hattest du gerade die Diagnose bekommen. Genau. Dass dein Kind daran leidet. Ja, genau. Und du hattest es noch nicht deinem Partner gesagt? Genau. Niemandem hast du es gesagt. Und hattest hier... Ich habe ihm das also am Samstagmittag dann gesagt. Genau, so hatten wir auch vereinbart, dass ich sagte, du musst unbedingt mit ihm sprechen. Genau, und es gab auch ganz viele Reaktionen darauf, dass ich angerufen hatte und habe im Prinzip die ganze Nacht mit wildfremden Leuten in quer durchs ganze Land telefoniert. Ich weiß, Sie haben sehr viele Leute angerufen. Sie sagen es nochmal zur Erklärung. Das ist das, was man früher so Mongoloid... Mongoloid, genau. Genau, früher genannt hat. Genau, ja. Genau, ja. Ja, jetzt haben wir die 18. Woche erreicht und werden auch die nächsten Wochen durchstehen. Das heißt, die Entscheidung ist gefallen, das Kind kommt zur Welt. Ja, das Kind kommt zur Welt, aber alleine. Ich habe mich von meinem Partner also getrennt. Nein. Ja, nach 4 Jahren. Wie war denn seine Reaktion? Ja, er hat mich angeguckt, wollte mir das also nicht glauben und er hat gesagt, ich brauche Zeit, ich muss nachdenken und ist dann einfach aufgestanden und gegangen. Und ich habe ihm noch... Ich bin fassungslos. Ja. Ihr seid 4 Jahre zusammen und das war ein Wunschkind, ne? Genau, ein Wunschkind. Wir wollten ja auch heiraten und er hat gesagt, ich brauche Zeit zum Nachdenken und drehte sich um und ging und ich saß hier und... Und wie viel Zeit hat er sich genommen zum Nachdenken? Im Prinzip, ja, bis am Dienstag war ja dann der Arzttermin. Er wusste auch, dass der ist. Und ich habe von einem Freund im Prinzip erfahren, dass er dann bei ihm ist. Er hat sich also die ganze Zeit nicht gemeldet. Er hat sich nicht gemeldet? Seit Samstag? Genau. Das muss man sich mal vorstellen. Die Freundin ist hochschwanger. Ja. Das Kind hat vermutlich eine Behinderung. Das ist ein Feigling. Das ist einfach, es tut mir leid, so zu sprechen. Ja, ich bin dann zu dem Arzt hin, habe meine Entscheidung ihm mitgeteilt und daraufhin habe ich ihn dann nochmal angerufen und er wollte wissen, wie ich mich entschieden habe. Und das Einzige, was er zu mir sagte, ja... Früher hätte man diese Kinder vergast. Und das hat gesessen. Das war also mehr wie ein Schlag ins Gesicht. Wo ich eine so gute, ich habe ja am Freitag gesagt, er mit Behinderten, er hat da mit mir ein Problem gehabt. Und ist das schlimm, sowas zu sagen? Du kennst den Kerl 4 Jahre. Hast du das so eingeschätzt? Nein. Da muss doch eine Welt für dich zusammenbrechen. Im Moment nicht. Ich bin im Moment, ich bin also wieder zu meiner Mama gezogen. Ich bin also ausgezogen von jetzt auf gleich, habe das Nötigste zusammengepackt, bin zu ihr gezogen und sie hat gesagt, wir schaffen das. Egal wie, wir schaffen das, wir gehen unseren Weg. Und jetzt bin ich sozusagen wieder zu Hause, da wo ich immer hin wollte. Mhm. Und bist mit dir im Reinen, dass du diese Entscheidung so getroffen hast? Nein, also... Es wird schwierig, ich weiß das, aber ich liebe mein Kind. Das ist mir nach eurer Sendung sehr bewusst geworden, nachdem ich mit so vielen fremden Menschen gesprochen habe, auch mit dir. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute hier angerufen haben, die auch Kinder haben, die in dieser Weise betroffen sind und die so gut gesprochen haben und so herzlich gesprochen haben und die ihre Liebe so dargelegt haben und ihre gute Beziehung zu dem Kind, dass einen das wirklich sehr berührt hat. Uns hat das ja berührt hier im Hintergrund nach der Sendung, als wir das alles gehört haben. Auch die Mails, die uns erreicht haben. Ja, ich hätte damit nie gerechnet, dass so viele Leute im Prinzip Anteil nehmen an einem Schicksal, was für sie eigentlich fremd ist. Sie kennen mich nicht. Auch in Internetforen wurde das diskutiert. Ich habe mich halt da noch nicht geoutet, sag ich mal. Weil ich musste für mich erstmal klar sehen, wie es jetzt weitergeht. Ja, du warst ja auch völlig verständlicherweise ganz fertig mit den Nerven am Freitag. Ja, ich bin gar nichts mehr. Er hat dich aber nicht unter Druck gesetzt, dass du es abtreiben sollst. Nein, er ist dann einfach gegangen. Genau, ich habe bis heute im Prinzip mit ihm kein Wort mehr gewechselt. Ich will es auch gar nicht. Aber man muss sich das mal vorstellen, da sind zwei Leute 4 Jahre zusammen, die wohnen zusammen. Ja. Und dann geht das so... schäbig auseinander. Ja. Früher hätte einfach ein kleiner dummer Feigling. Es tut mir leid, es so zu sagen, aber es sind immer zwei Leute beteiligt an so einer Sache. Früher hätte man solche Menschen vergast. Genau. Ist die Antwort eines angehenden Vaters auf sein wahrscheinlich behindertes Kind. Das ist so unfassbar, ist das. Das ist so unfassbar. Was ist mit dem Kerl los? Ich habe keine Ahnung. Er spricht ja nicht mit mir. Ich habe auch im Moment gar kein Interesse, mit ihm in irgendeiner Weise zu kommunizieren, weil so ein Mensch ist für mich einfach unterste Schublade. Jetzt habt ihr eine Wohnung zusammen. Du müsstest doch noch mal ein paar Mal sicher dahin. Da gibt es dann irgendwelche Sachen zu erledigen, aufzulösen, rauszuholen. Und wie geht das? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Der Vorteil ist, wir arbeiten zusammen im Prinzip in einem Haus. Und ich kann halt rauskriegen, wie er arbeitet. Also in einer Firma arbeitet ihr? Wir arbeiten zusammen in einem Altenheim, genau. Ich arbeite auf einer Demenzstation und er halt zwei Etagen darunter. Also du hast ja erzählt, dass du in einem Altenheim arbeitest. Du hattest aber nicht erzählt, wenn ich mich recht erinnere, dass er auch in einem Altenheim lebt. Nicht lebt, sondern arbeitet. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ein Pfleger. Ja. Pfleger in einem Altenheim sagt so einen Satz mit dem Vergasen. Ja. Was ist denn das für ein Mensch dann den alten Leuten gegenüber, wenn die vielleicht auch nicht mehr so können? Ja. Sollen wir die auch vergasen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich reg mich nicht auf, aber ich verstehe es einfach nicht. Aber das ist doch für dich wahrscheinlich auch schlimm, wenn du dem, das wird ja nicht so ein Riesenaltenheim sein, wo ihr arbeitet, wenn du dem irgendwo auf dem Gang begegnest. Also, ich weiß es nicht. Ich schubse ihn die Treppe runter. Also du hast ihn bisher hast du ihn noch nicht gesehen da? Nein, ich bin ihm immer aus dem Weg gegangen. Ich bin ja auch nicht mehr da. Ich habe auf der Arbeit halt angerufen und dem das alles erklärt. Und habe also gesagt, dass ich erstmal hier ein paar Sachen zu klären habe, weil ich darf ja auch nicht mehr arbeiten. Also die schweren Tätigkeiten nicht mehr machen. Mhm. Ja, klar. Aber meine alten Leute hängen mir sehr am Herz und die wissen, dass ich schwanger bin. Man sieht es ja nun mal auch. Mhm. Und das ist natürlich für sie was ganz Tolles, vor allem für Demenzkranke, für die setzen sich in die Zeit zurück. Und weißt du auch, aufgrund der Tatsache, dass du diesen Beruf hast, sage ich jetzt zu dir, bei ihm muss ich jetzt eine große Ausnahme machen, gehe ich ja davon aus, dass du schon ein sehr menschlich denkender Mensch bist und ein großes Herz hast. Insofern, insofern wirst du wirklich auch wunderbar mit dem Kind umgehen können. Ja, es wird nicht einfach, ich weiß es. Mhm. Aber ich habe so viele Menschen jetzt das Wochenende kennengelernt, habe hier Adressen liegen, habe im Internet gelesen. Mhm. Es war wahnsinnig und es stellte sich also raus, dass eine Person unter anderem da, die wohnt also in Köln und das ist im Prinzip in der Nähe, wo ich jetzt wohne. Wir wohnen dann, wenn ich da zu meiner Mutter wieder gehe, mir da mein Standbein aufbaue, wohnen wir 10 Kilometer entfernt. Ach, du wohnst auch in der Nähe von Köln? Ja, Leverkusen. Ja, okay. Mhm. Also ich ziehe jetzt wieder dahin oder ich bin im Moment da und sie hat halt behinderte Brüder und wir haben direkt einen Draht zueinander. Wir telefonieren auch jeden Tag. Und sehr gut. Und das ist jetzt durch uns zustande gekommen? Ja. Sehr gut. Ja. Das freut mich sehr. Nein. Wie ist das denn, ihr habt doch, wenn man 4 Jahre zusammen ist, hat man doch auch gemeinsame Freunde. Wie reagieren die auf das Desaster jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe mit denen bisher nicht gesprochen, weil mir das im Moment eigentlich egal ist. Hat noch keiner von sich aus mal angerufen und mal mit dir das Gespräch? Nein. Ich weiß, also... Auch die Eltern von ihm zum Beispiel, die kennst du... Ich glaube, die wissen das gar nicht. Also sie wissen schon natürlich, dass ich schwanger bin, logisch. Ist ja nicht zu übersehen, aber ich denke, also sie wissen, denke ich, noch nichts von dieser Diagnose. Mhm. Wie wirst du in der Zukunft dann weiter vorgehen wollen? Wirst du ihn finanziell heranziehen für das Kind? Ich weiß es noch nicht. Also am liebsten gar nicht. Am liebsten würde ich ihn ganz raushalten, weil wenn unsere Tochter oder meine Tochter, es ist meine Tochter, es ist nicht dein Kind, habe ich so für mich beschlossen, wenn sie mal rauskriegen sollte, wie er gesprochen hat, was wird sie über ihren Vater denken? Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Das geht gar nicht. Ja, So, ich bin auch am Dienstag los und habe mir die erste Umstandshose gekauft, weil ich das dann wirklich für mich so, es war ganz klar. Und wir beide schaffen es einfach. Ich freue mich, dass du angerufen hast, Sarah, dass du nochmal angerufen hast. Ich glaube, dass sehr viele Leute, aber du weißt es ja auch, sehr viele Leute Anteil genommen haben an dir und deiner Geschichte. Und wenn man dieses jetzt hört, ist es zum einen eine sehr schöne Wende oder Entwicklung, dass du dich so entschieden hast. Grauenhaft ist natürlich das, was wir von deinem Ex-Freund, so wollen wir es ausdrücken, Ex-Freund gehört. Genau. Ja. Sarah. Also ich wäre auch gerne bereit, wenn sich noch weitere Leute melden, kann man sich gerne bei mir per E-Mail melden oder meine Handynummer weitergeben, weil ich bin im Prinzip, ich sauge im Moment einfach alles aus wie so ein Schwamm. Ich will alles einfach mitnehmen, was möglich ist. Das bieten wir dir sehr gerne an, das machen wir. Ja, liebe Sarah, Dank. Dann wünsche ich dir wirklich alles Gute, damit die Schwangerschaft jetzt gut über die Bühne geht und dass das Kind dann gut zur Welt kommt. Und du wirst das schon schaffen. Du hast eine nette Mama, ein gutes Zuhause. Ihr schafft das schon. Das schaffe ich. Ja. Und im November, wenn es soweit ist, melde ich mich dann wieder. Genau, dann schick uns auf jeden Fall mal eine Mail und dann freuen wir uns. Das macht mich auf jeden Fall. Und ich danke euch so von Herzen. Ich weiß gar nicht, wie... Ich freue mich, dass es so jetzt so sich entwickelt hat, Sarah. Alles Gute von Herzen. Danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. So, mit wem machen wir denn weiter? Mit Stefan. Und Stefan ist 44. Hallo Stefan. Ja, hallo Domian. Grüß dich. Stefan, um was geht's? Ja, ich habe heute erfahren, dass ich in der Schweiz arbeiten kann demnächst. In der Schweiz arbeiten kann? Genau, in Zürich. Ja. Wie kommt's? Hast du dich dafür beworben oder wie? Ich habe mich dafür beworben, genau. Und ich fahre Bus. Ach, da bist ja, du Busfahrer in Zürich? Ich fahre dann demnächst in, ja genau, in der VBZ Zürich fahre ich dann Bus. Aber da muss man sich ja gut auskennen in Zürich. Tust du das? Das kriege ich ja da alles, denke ich mal, auch beigebracht. Das ist ja nicht das Problem. Aber ich sag mal, es ist eine Riesenperspektive, die ich jetzt habe. Also ich freue mich wie ein Schneekönig. In die schöne Schweiz, das ist ja ganz toll. Oh, richtig. Wie kam denn überhaupt die Idee zustande, dass du dich in der Schweiz beworben hast? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also hier die Arbeitsbedingungen sind natürlich dann auch nicht so prickelnd. In Deutschland, für dich. Ne, weil man kriegt ja immer nur Zeitverträge und jetzt habe ich halt eben die Situation gehabt, dass ich halt eben jetzt am 15. den Vertrag, der ist ausgelaufen, ist also nicht verlängert worden. In welcher Stadt hast du denn gefahren bisher? Im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet, ah ja. Mhm. So. Mhm. Und ich bin einfach ja nicht mehr gewillt, diese ganzen Sachen hinzunehmen hier in Deutschland. Also man muss ganz ehrlich sagen, wenn man wirklich Verantwortung hat, dann muss das auch dementsprechend bezahlt werden. Mhm. Und das ist einfach hier nicht gegeben. Also ich meine, ich will jetzt auch nicht über meinen Arbeitgeber, der war super. Also ich habe jetzt auch gute Bezahlungen gehabt, eigentlich was man jetzt hier für Deutschland so verlangen kann. Mhm. Aber natürlich im Ausland sind die Bedingungen einfach wesentlich besser. Ich habe einen Kollegen, der ist am Flughafen in Zürich beschäftigt. Ja, bei deinem Fall jetzt. Inwiefern sind die Bedingungen jetzt in Zürich besser für dich als Busfahrer als im Ruhrgebiet? Also erstmal bin ich bei einem städtischen Betrieb angestellt in der Schweiz. Mhm. Das ist direkt bei der Stadt Zürich. Ja. Hier war ich halt eben beim Privatunternehmer und aufgrund dessen sind natürlich die Rahmenbedingungen ganz anders. Du Verstehe. Kriegst also wesentlich bessere Zulagen. Du hast zum Beispiel, ich kann jetzt in der Schweiz komplett umsonst Zug fahren, erster Klasse. Mhm. Das gibt's natürlich in Deutschland überhaupt nicht. Ja. Das ist natürlich cool. Das ist wirklich cool. Ja, ja, das ist wirklich wahr. Du kannst erster Klasse fahren in der Schweiz. Mit der Seilbahn, ist egal, was du da benutzt, das ist alles komplett. Ist ja super. Ja. Kannst du dich immer in St. Moritz rumtreiben demnächst? So ungefähr, ja. Ich fahre auch gerne Ski und das kommt mir ganz gelegen. Ist das denn ein unbefristeter Vertrag, den du da jetzt... Das ist immer jetzt ein halbes Jahr befristet. Ja. Und wenn ich jetzt die Probezeit rum habe, das sind 3 Monate, dann geht es sofort in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Und das ist natürlich total klasse. Und dann da, ich meine, die Schweiz ist ein bisschen schwierig, doch zu leben. Dann darf man da auch wohnen, wenn man einen Arbeits... Ja, man kriegt jetzt erstmal eine Bewilligung für ein Jahr. Mhm. Und dann sieht's ja so aus, dass man halt eben dann, glaube ich, für 5 Jahre bekommt. Aber ich weiß es jetzt nicht 100%. Dann müssen wir mit meinem Freund dann nochmal kurz schließen. Aber also ich bin auf jeden Fall total glücklich, dass ich heute die Zusage bekommen habe. Die Zusage? Dass es am 3.8. dann definitiv losgeht. Super. Prozentual, wie viel Geld kriegst du in der Schweiz mehr gegenüber deinem jetzigen Lohn? Das Dreifache. Das Dreifache? Ja. Boah. Ja. Ich meine, das Leben ist ja auch teuer in Zürich. Ja, natürlich. Also ich würde ein bisschen außerhalb von Zürich wohnen. Natürlich, ja, klar. Und ich sag mal, da muss man natürlich ein Drittel von dem Geld für eine Wohnung rechnen. Das heißt, 1.400 Schweizer Franken ungefähr, da kriegt man schon eine 60, 70 Quadratmeter Wohnung rein. Ja, ich meine, mein Freund, der hat mit seiner Frau, die haben natürlich jetzt eine 100 Quadratmeter Wohnung, die zahlen jetzt dann 2.400 Schweizer Franken dafür. Das ist natürlich auch nicht gerade wenig. Ja. Aber die sind super glücklich, die können sich Sachen erlauben, die sich halt eben hier in Deutschland nicht erlauben können. Lebst du alleine? Ich lebe noch alleine. Das ist natürlich dann wunderbar, dann bist du frei, dann kannst du ja, bist du vielleicht viel flexibler. War Schweiz für dich auch so ein Traumland, oder? Eigentlich schon, ja. Also ich bin sehr gerne im Urlaub dort. Mhm. Ich fahre natürlich auch gerne Ski. Und ich finde die Land, dass das Land und die Leute einfach klasse. Also ich sag mal, es geht ein bisschen gediegener da und die sind einfach freundlicher, die Menschen. Man wird auch als Mensch behandelt. Mhm. Das ist also eine ganz andere Geschichte als hier in Deutschland. Und ich meine, ich bin jetzt 44 Jahre in Deutschland. Die nächsten 44 kannst du jetzt in der Schweiz verbringen. So ungefähr, ja. Wie kommt denn das eigentlich? Haben die zu wenig Leute? Leute, also das ist, habe ich schon so von so vielen Ecken gehört und ich habe gesagt, jetzt machst du das einfach mal, jetzt schickst du die Bewerbung nochmal dahin, weil ich habe schon mal Absagen gekriegt aus der Schweiz Und jetzt hat es geklappt und das ist für mich wie ein Sechser im Lotto. Finde ich super. Finde ich wirklich super. Ja. Wahnsinn, ne? Da kann man sich drauf freuen und das ist dann nochmal ein richtig neuer Anfang, so für alles. Und man kann erster Klasse Bahn fahren. Richtig, das hätte ich nie gedacht, dass sie solche Vergünstigungen auch einem Mitarbeiter geben, ab einer Teilzeitstelle. Das ist schon ja wirklich Wahnsinn. Das ist ja wirklich toll. Ja, schöne Sache. Gratulation, Stefan. Ja, danke schön. Guten Start in der Schweiz. Soweit ich weiß, kann man uns natürlich auch in der Schweiz auch sehen. Bleibst du uns vielleicht treu, wenn du uns im Fernsehen verfolgst. Ich sehe eure Sendung auf jeden Fall sehr gerne und ich bin auch jetzt froh, dass ich heute hier in die Sendung gekommen bin. Ja. Ich davon berichten konnte. Also ich wollte einfach nur mal meine Freude halt eben weitergeben. Das ist toll, finde ich toll. Eine gute Nachricht hören wir auch immer gerne. Ja. Und wie gesagt, einen guten Start wünsche ich dir. Ja, das ist nett. Dankeschön. Tschüss, ciao. Vielleicht bis demnächst mal. Ne? Ja, genau. Tschüss. Danke, ciao. 0800 220 50 50, das ist unsere kostenfreie Nummer für euch. Oder ihr mailt uns in domian@wdr.de. Hier ist Sarah. Sarah ist 26. Guten Morgen, Sarah. Ja, guten Morgen, hallo. Heute schon mal eine Sarah, genau, die war 24. Um was geht's, Sarah? Ja, und zwar bin ich 2005 nierentransplantiert worden und bin nach einem halben Jahr, nachdem das alles passiert ist, so in so ein schwarzes Loch gefallen. Also warum? Depression. Also die Transplantation, da warst du noch sehr jung, 2005. Ja, das ist ja, genau. Warst du? Ja. Ja, du warst ja 15. 20. Ja, genau, ja, klar, 20, genau. 20, genau. Aber ja, die Transplantation ist gut verlaufen. Ja, ja, also ich muss dazu sagen, ich bin Leistungssportlerin gewesen. Ich bin Fußballerin gewesen. Ich habe 7 Tage die Woche trainiert. Leistungssportlerin? Ja. Was hast du trainiert? Ich habe es nicht verstanden gerade. Was für ein Sport? Tänzerin. Also Tänzerin? Hip-Hop. Und Latein und Standard. Verstehe, wie cool. Ja. Das ist ja toll. Es kam total plötzlich. Ich war kurz vor der nächsten NRW-Meisterschaft. Und dann bekam ich plötzlich Fieber und habe auf einmal gebrochen. Und dann bin ich einfach nach 3 Tagen auf einmal wieder aufgewacht. Ach, du hast 3 Wochen, und, 3 Tage im Koma gelegen. Genau, und ja, da hieß es dann, dass ich eine neue Niere brauche. Ach du liebe Zeit, und du warst vorher gar nicht nierenkrank? Doch, also mir wurde schon gesagt, dass es passieren könnte, aber dass es jetzt so schnell ging, da waren Ärzte, also wirklich verwundert. Wie lange hast du dann noch warten müssen, bis du dann eine neue Niere bekommen hast? Ja, das ist auch so ein Thema, und zwar bin ich adoptiert. Ich komme von den Philippinen ursprünglich und meine Adoptivmutter hat mir dann dann ihre Niere gespendet. Und eigentlich wäre das unmöglich gewesen, weil sie ja komplett ein fremder Körper. Genau. Genau. Also auch eigentlich eine andere Blutgruppe und so weiter eigentlich alles hat. Und es hat sofort geklappt. Eigentlich ich bin ja froh darüber. Und es ist ein Wunder auch. Eine Niere hat sie gespendet, ne? Ja klar, sicher. Genau, ja, ja. Ja, genau. Und ich bin, weiß nicht, ich habe das alles so in Trance irgendwie durchgestanden, die ganze Zeit. Und lass mich mal fragen, ich habe gerade so ein bisschen blöd gefragt mit der einen Niere. Sie hat die eine Niere gespendet, klar. Hast du jetzt nur diese Spenderniere? Nee, ich habe noch meine eigenen Beine, aber die sind fast nicht mehr da. Achso, die sind die arbeiten fast gar nicht mehr. Das heißt, ja, also fast alles läuft. Nur noch 4% genau. Jeweils. Und die größte Arbeit macht jetzt die Spenderniere in dir. Genau. Und die beiden anderen Nieren sind aber noch im Körper. Sind noch im Körper. Warum nimmt man die eigentlich nicht ganz raus? Ja, das frage ich mich auch. Also, solange sie nichts anstellen jetzt, was schlecht ist im Körper anscheinend. Aber was können die denn noch Gutes machen, diese 4%? Tja, ich weiß das eigentlich gar nicht mehr so richtig. Also auf jeden Fall werden die immer drin gelassen, solange es halt nicht nötig ist. Okay, dann hat die Transplantation gut geklappt. Die Niere wurde, das Organ wurde angenommen, also mehr oder weniger, so, es wurde nicht abgestoßen. Ja. Und dann bist du aber in ein schwarzes Loch gefallen, nach einem halben Jahr. Ja, ich bin nach dem, ich bin während dieses halben Jahres, habe ich ca. 25, 30 Kilo zugenommen. Mhm. Und ja, irgendwie bin ich dann, ich durfte ja auch keinen Sport mehr machen, gar nichts. Mhm. Und ja, dann bin ich richtig, also ich habe jeden Tag nur geweint. Ich habe mich selbst verletzt. Mhm. Und was hast du gemacht? Ja. Wie hast du dich selbst verletzt? Mit einer Rasierklinge, mit Messern. In also die Arme, Beine oder? Arme und Beine, genau. Mhm. Wie erklärst du dir das, dass du da so in sowas Finsteres hineingestürzt wirst? Ich weiß, also ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass ich, wie gesagt, ich habe diese Zeit der Transplantation und auch wo ich dann krank geworden bin, gar nicht realisiert. So. Mhm. Also als wenn das gar nicht ich wäre, also war. Und wie bist du denn dann wieder aus diesem schwarzen Loch rausgekommen? Gar nicht. Gar nicht bis heute? Bis heute. Also ich bin ich habe eine Therapie bekommen. Mhm. Die ging über fast 1,5 Jahre. Mhm. Und jetzt, das war aber jetzt irgendwie so eine Tiefenpsychologie, nannte sich das. Mhm. Und ich sollte jetzt eine Verhaltenstherapie bekommen, aber die wurde von der Krankenkasse halt nicht genehmigt. Mhm. Was heißt denn tiefenpsychologische Therapie? Was hat man denn da mit dir gemacht? Ja, also irgendwie von ganz Anfang an alles aufgearbeitet, also von meiner Kindheit wirklich. Viel gesprochen. Genau, nur gesprochen eigentlich. Hast du das Gefühl gehabt, dass dir das was gebracht hat? In der Hinsicht, was das Verhältnis zu meinen Eltern angeht, ja. Also meine Eltern waren immer auf Leistung aus. Mhm. Also ich hatte nie so ein inniges Verhältnis, wie man das so eigentlich kennt. Mhm. Ja, und auf Aussehen auch speziell. Mhm. Und mir wurde jeden Tag gesagt, dass ich zu dick bin. Mhm. Und das haben die Eltern zu dir gesagt? Genau, speziell meine Mutter. Wie ist denn das Verhältnis heute zu deinen Eltern? Ich habe vielleicht einmal im halben Jahr oder so. Ach, so wenig, Kontakt. So wenig. Gibt es denn dann von Seiten der Mutter irgendwie so latente Vorwürfe? Jetzt habe ich dir schon meine Niere gespendet. Genau. Das war nämlich das Problem. Also ich habe schon während der Transplantationszeit habe ich schon gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht deine Niere, weil ich weiß, dass du dann noch mehr Druck auf mich ausübst. Aber irgendwie konnte ich mich noch nicht wirklich wehren und deshalb habe ich die Niere dann angenommen. So, das waren Segen und Fluch zugleich. Genau. Mhm. Ja, beides. Also, und jetzt so wenig Kontakt. Ja, weil sie sich auch für mich schämt. Weil du noch mehr zugenommen hast? Genau. Wie viel wiegst du denn jetzt? Jetzt wiege ich 86. Bei einer Größe? Von 1,52. Ja. Also, sie schämt sich für dich? Ja. Und also das, vor ihren Kollegen, also vor allen eigentlich. Und du glaubst, das ist der Grund, weswegen der Kontakt so eingeschlafen ist? Ja, auch von mir aus. Also ich möchte natürlich auch nichts mit jemandem zu tun haben, der sich schämt. Natürlich nicht. Natürlich sind deine Eltern. Eltern dürfen sich nie wegen ihrer Kinder schämen, wenn die dick sind oder nicht so schön aussehen wie andere Kinder. Das ist ja unglaublich. Und ich halt, durch die Krankheit hat mein Abi nicht geschafft und ich habe zwar eine Ausbildung dann angefangen, aber weil ich halt in diese Depression gekommen bin, habe ich diese abgebrochen. Verstehe. Und alles, sag mal, mit der Zunahme, wie ist denn das erklärbar? Wie ist es erklärbar, dass du jetzt so viel zugenommen hast? Ja, das erste war auf jeden Fall, dass ich sehr viel Kontinuität bekommen habe. Das war schon erstmal der erste Grund. Und der zweite natürlich, ich habe gar keinen Sport mehr machen können. Also ich habe wie gesagt, 7 Tage die Woche, 4 Stunden jeden Tag, 4 bis 5 Stunden manchmal sogar trainiert. Und aber im Moment nimmst du keinen Cortison mehr? Doch, ich muss mein ganzes Leben lang jetzt Cortison nehmen. Ach so, das heißt, du hast gar keine richtige Chance, runterzukommen von den Kilo? Genau, also ja klar, natürlich sagen die Ärzte mal, ich hätte Chance, aber ich habe immer auch meine Mutter im Ohr, die haben ja halt immer gesagt, du bist zu dick und du musst jetzt Diät machen und findest du dich selbst auch zu dick? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich fühlst dich auch nicht wohl. Kein, ich habe gar kein Körpergefühl mehr. Ich wenn du früher Leistungssportlerin warst, da warst du ja rank und schlank, drahtig und muskulös. Genau. Und und jetzt, wenn ich jetzt tanzen gehe oder so, also ich habe schon öfter jetzt mal wieder versucht, die letzten Jahre natürlich, auch wieder versucht einzusteigen, aber wenn ich mich dann im Spiegel sehe, dann bin ich das nicht. Also. Ja, verstehe. Isst du denn auch viel? Wie bitte? Isst du auch viel? Ich esse vorwiegend vegetarisch. Ach so. Na gut, da kann man ja auch kalorienstark essen und kalorienarm essen. Achtest du darauf? Ja, natürlich. Das schon. Ich habe natürlich auch manchmal dann Fressattacken, wenn ich dann wirklich wieder so eine schlechte Phase habe und dann esse ich natürlich ja, auch. Ja, darauf wollte ich mir hinaus. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht nur alles auf das Cortison zu schieben, sondern auch auf das Unglücklichsein, ne? Ja, so, natürlich. Dass man dann auf jeden Fall sich dann einfach mal was gönnt, um ein bisschen Spaß zu haben, mal was zu essen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also mein Psychologe damals meinte, das ist eine Art Rebellion auch gegen meine Eltern ist. Verstehe. So, da müsst ihr ja jetzt wirklich ganz dringend doch nochmal was Psychologisches ran. Hat die Krankenkasse das nicht bezahlt oder will es nicht bezahlen, sagst du. Aber das ist ja ein ganz akuter Fall bei dir. Es muss ja was passieren. Es zieht sich einfach und ich komme einfach nicht mehr da raus. Müssen wir jetzt mal im Hintergrund ein bisschen uns überlegen, Sarah. Manchmal gibt es auch in solchen Fällen gibt es also Schlupflöcher für Patienten, dass sie dann doch eine Therapie bezahlt bekommen oder schneller irgendwo dann behandelt werden. Denn du musst behandelt werden, da muss was geschehen. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir uns mal schlau machen? Ich möchte auch Hilfe. Genau. So, das machen wir. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und dann gucken wir im Hintergrund, ob wir dir helfen können. Ich hoffe sehr. Okay. Ja? Ja, okay, danke. Wie gesagt, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, wen haben wir hier? Hier ist Büni. Büni, genau. Büni, 22. Büni. Ein Mann. Genau. Ein Mann, ja, genau. Ist ein tschechischer Name. Verstehe. So wie Benjamin, bloß mit Ü halt, Benjamin. Ah, ja. Büni, um was geht's? Ja. Und zwar, ich bin ein Herzschrittmacherträger. Du bist ein Herzschrittmacherträger? Ja, ich mit hoffe, 22? Dass es Ihnen was sagt. Ja, natürlich, 22. Wie kommt das? Seit Geburt, 9 Löcher im Herz. Neun Löcher im Herz. Also ich war, sagen wir mal, im Brutkasten, sagen wir mal, schon nicht im Koma, aber schon, sagen wir mal, leicht weg. Mhm. Und da, ja, zu späteren Zeiten hin und her durch Haufen OPs. Ich habe jetzt mit dem vorletzten Jahr 13 OPs in mir. Mhm. Seit Geburt an. Bitte? Am Herzen, die OPs. Ja, am Herz, nur am Herz. Mhm. Die drei davon, also von dem neun, sind zugegangen natürlich, also zugewachsen. Und die anderen zwischen Herzkammer und Herzvorhof hat es nicht richtige Blut, also dieses frische Blut durchgepumpt. Mhm. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Probleme mit Denken, mit Herzrhythmusstörung. Dann hat das Herz einfach so geflattert. Ich durfte früher nie was machen, sage ich mal so. Mhm. Und für mich war das halt schwer, als kleines Kind das zu begreifen. Meine Eltern, das weiß ich heute noch, hätten zu mir gesagt, das geht morgen vorbei, wir müssen noch einen Tag da bleiben, zwei Tage da bleiben und so und so. Und dann hätten sie Ärzte halt entschieden, wegen Herztransplantation wäre das gefährlich für mich. Ja. Weiß nicht warum. Ja. Deswegen hätten sie entschieden, für dieses Kind wäre eins besser, ein Herzschrittmacher. Ach so, das hast du seit deiner Kindheit schon. Das habe ich seit Kindheit. Herzschrittmacher habe ich seit 96. Ah ja. Seit 96, ja. Kannst du da ganz normal mit leben? Ich kann jetzt mit dem Technik jetzt leben. Ich habe früher Breakdance gemacht, Kunstturnen gemacht, ich habe Haufen Sachen gemacht, was früher nicht konnte. Ich durfte vieles nicht, weder Fahrrad fahren, ich durfte weder alte Fernbedienungen durch die Strahler, wegen der alten Technik, kaum bedienen. Mhm. Und es war für mich als kleines Kind deprimierend. Mhm. Ich kann jeden verstehen da draußen, wo vieles nichts machen können, aber ich bin Herrgott froh, dass ich in dem Alter jetzt bin, sagen wir mal, ich komme damit klar, weil ich weiß, wie das ist, wenn man immer deprimierend ist. Bringt nichts. Das heißt, du kannst mit deinen 22 Jahren jetzt eigentlich ein ganz normales Leben führen. Ja, bloß ich kann halt bestimmte Berufe nicht ausüben. Zum Beispiel? Bei dem Elektriker, Kfz-Mechatroniker und was Schweres tragen und Ausdauer und so Zeug. Was machst du beruflich? Ja. Beruflich habe ich Aushilfe als Koch gemacht. Momentan bin ich jetzt arbeitslos geworden. Verstehe. Weil sie damit auch nicht klarkommen konnten, wegen der Stress, wegen der Hin und Her, musste halt ein paar Mal Pause machen. Ja. Und, ja. Bühne, jetzt ist die Sendung rum, aber du hast es noch erzählen können. Das freut mich sehr. Und mich freut es auch, dass es dir gut geht. Ja, natürlich. Möge es so bleiben und hoffentlich kriegst du bald einen guten Job für dich, der dir Spaß macht. Alles Gute. Ja, natürlich. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Jonathan Hoffmann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Schöne Nacht.